Was ist passiert? Kanüle im rechten Arm. Was ist passiert? Narkoseärztin im grünen Kittel mit Mundschutz. Ich kann ihr Gesicht nicht erkennen. Was passiert mit mir? Sie drehen mich auf die Seite. Sie stecken mir einen zweiten Katheter in den Rücken, direkt in die Wirbelsäule. Raus! Sie wollen mich ein zweites Mal operieren. Sie werden mir den Bauch aufschneiden, in mich hineinschauen, meine Gedärme entwirren, den Darminhalt in den Magen schieben, ihn dort abpumpen, mir eine Magensonde durch die Darmwand stecken, mich wieder zunähen, zuklammern und hoffen, dass ich überlebe. Raus aus dem Schmerz. Kein Gestern, kein Morgen, nur jetzt und weg. Der Knoten von Andreas Weiser. Rio de Janeiro, Sonntag, 25. März, 37 Grad. Ich hatte eine Blinddarmentzündung. Bin bereits operiert. Das Ding war groß. 15 Zentimeter. Voller Eiter. Ralf, mein Arzt. Ihn hatte ich angerufen. Nach Tagen einsamer Quälereien am Apartment in Santa Teresa. Morgens um 9. Noch 3 Tage. Dann kannst du wieder raus. Eine Stunde später saß er vor meinem Bett. Er brachte mich in die Klinik. Ich vertraue dir. Zimmer 207. Ich bin allein. Da ist etwas. Es steckt in mir. Das war's noch nicht. So leicht kommst du diesmal nicht davon. Diesmal nicht. Ich will hier raus. Und trotzdem. Ich gleite in ein Niemandsland. Ich bin benommen. Komme nicht richtig zu mir. Zu mir. Dritter Tag. Die Bauchschmerzen werden stärker. Ich muss mich übergeben, mehrmals. Irgendwas stimmt nicht. Wir warten noch einen Tag ab. Die Schmerzen werden schlimmer. Alles, was ich zu mir nehme, erbreche ich. Mein Bauch bläht sich auf, wird zu einer schmerzenden Kugel. Wir brauchen eine Computertomographie. Ich bin jetzt... Und dieses jetzt ist Schmerz. Wir werden dich nochmal operieren. In einer Stunde. Keine Angst. Nur raus. Raus aus dem Jetzt. Der Raum ist groß, hell, Tische in loser Ordnung. Die Stühle erinnern an Küchenstühle. Die Menschen darauf wirken abwesend. Sie flechten Lampenschirme. Ich stehe vor einer Frau mittleren Alters, die mit toten Augen aus hellbraunem Korb einen hellbraunen Lampenschirm flicht. Die Frau erkennt mich nicht. Ich bin 8 Jahre alt, stehe in der geschlossenen Abteilung einer Nervenklinik. Der Lampenschirm wird später in unserem Wohnzimmer hängen. Die Frau ist meine Mutter. Ich wache auf. Ich liege auf dem Rücken. Ein verkabelter Käfer. Ein Katheter im rechten Arm. Ein Katheter im Rücken. Ein Katheter im Penis. Eine Magensonde direkt aus einem Loch im Bauch. Aus ihr läuft braune Flüssigkeit in eine Plastikflasche. Auf der Brust festgeklebt Sensoren für Herztöne, Herzfrequenz. An einem Finger der linken Hand eine kleine, rotleuchtende Manschette, misst den Sauerstoffgehalt des Blutes. Um den linken Arm eine Manschette. Alle 40 Minuten zieht sie sich zu und misst den Blutdruck. I am under control. Bin auseinandergefallen. Biologisches Regelungssystem zusammengebrochen. Angeschlossen an ein externes Überlebenssystem. Mein Leben hängt an dünnen Plastikschläuchen, durch die körperfremde Flüssigkeiten fließen. Mein Bauch. Zerteilt durch einen 20 cm langen Schnitt, zusammengehalten mit Plastikfäden und Metallklammern. Mein Bauch. Aufgebläht wie ein Luftballon. Bin schmerzfrei. Und benebelt. Mein Freund Tommy am Bettende. Er lächelt. Was macht der denn hier? Und Ralf, der Arzt. Ich bin so müde. Was ist passiert? Ich bin auf der Intensivstation. Ich bin so müde. Afrikanische Mumien fliegen durch den Raum. Die Wirkung des Morphiums lässt nach. Schmerz. Kampf. Panik. Schlaflosigkeit. Zweifel. Und Hoffnung. Ich bin im CTI. Im Centro de Tratamento Intensivo. Ex-territorial. In meinem Terrorbett. Es ist kühl. Konstante 18 Grad Celsius. Ich friere. Zum ersten Mal bediene ich den Schalter der Alarmglocke. Sofort ist ein Pfleger da, deckt mich zu. Draußen 37 Grad. Ich friere. Ein trostloser Dachboden. Das Haus hat den Krieg überlebt. Am Balkenkreuz ein Seil. An dem Seil hängt ein Mann. Alt, ausgezehrt, mit dünnem grauen Haar. Unter ihm liegt ein Brief. Eine junge Frau betritt suchend den Dachboden. Schon lange will sie dieses Haus verlassen. Der Mann unter dem Balkenkreuz hatte es immer verhindert. Durch Verbote, durch Drohungen, durch Schläge. Jetzt liegt der Brief unter seiner Leiche. Sie hebt ihn auf. Sie öffnet ihn. Ein Abschiedsbrief. Du bist schuld an meinem Tod. Du hast mich umgebracht. Die Frau ist meine Mutter. Der Mann ihr Vater. Mein Großvater. Ich starre an die Decke. Meine Gedanken haben keinen Halt. Tommy sitzt neben meinem Bett und schweigt. Ich spüre mein Herz schlagen. Sehe die Kurven auf dem Bildschirm neben mir. Ich habe Schmerzen, also lebe ich. Massiere mir die Füße. Bitte, Tommy. Bevor er mich anfasst, muss er sich die Hände waschen. Es tut gut. Ich spüre einen Teil meines Körpers. Es tut so gut. Tommys Hände an meinen Füßen. Ich bin 44 Jahre alt. Und ich werde immer kleiner. Rasend schnell. Ein Baby. Herausgebrochen aus dem großen Loch in meinem Bauch. Hilflos. Kraftlos. Allein. Verletzt. Und verletzlich. Die erste Nacht auf der Intensivstation. Tommy ist um 10 gegangen. Ich bin allein. Jetzt ist es 4. Keine Minute Schlaf. Auch nicht wach. Ein Zustand dazwischen. Alle paar Minuten Alarm, Fiebermessung, Blutdruckmessung, Blutzuckermessung, Pulsmessung. Braune Suppe läuft durch die Sonde aus meinem Magen in den Plastikbehälter. Ich kotze. Schleimiger Brei versaut mein Bett, meinen Kittel. Marcello hat Nachtschicht, stürzt ans Bett und reißt mir den Kopf auf die Seite. Ich könnte ersticken, wie Jimi Hendrix. Kein Gedanke daran. Ich denke nur an das versaute Bett. Es ist mir peinlich. Ich war ich und 44. Jetzt bin ich Zero. Und auf der Intensivstation im Gang hängt eine Uhr. Ich könnte das Zifferblatt sehen. Aber die Milchglastür zu meiner Kabine schiebt sich genau davor. In der Mitte der trüben Scheibe ist ein kleines, durchsichtiges Rechteck. Es könnte den Blick auf die Uhr freigeben. Aber nur, wenn es in einem ganz bestimmten Winkel zu meinem Bett steht. Ich muss wissen, wie spät es ist. Ich muss sehen, dass Zeit vergeht. Zeit. Das Monstrum. Das große, böse Tier, das sich in meinem Bett verbeißt, mir seine Krallen in die Seele schlägt, einfach nicht vergehen will, sich nicht auflösen mag. Ich versuche, regelmäßig und tief zu atmen. Eine Dreiviertelstunde. Eine Ewigkeit. Ich schaffe es nicht. Ich will hier raus. Ich verzweifle. Ich heule. Ich schreie. Ganz leise. Raus aus diesem Bett. Im Leben davor war Zeit etwas, das durch die Finger ran. Raus aus dieser Kabine. Raus. Meine Muskeln verkrampfen sich. Weg von den Schläuchen. Ich balle die Fäuste, bis die Knöchel weiß werden und die Fingernägel sich ins Fleisch bohren. Weg von den Kabeln, die mich fesseln. Meine Füße schlagen auf das Bett. Mich kontrollieren. Bewachen. Mein Blutdruckgerät schlägt Alarm. Mich leben lassen. Der Pfleger kommt. 190 pra 120. Er weiß nicht, was er machen soll. Ich beruhige ihn. Und mich. Es ist nichts. Gar nichts. Ich bin es selbst, weiter nichts. Ich bin es selbst, weiter nichts. Der junge Mann in Offiziersuniform liegt blutüberströmt neben dem Geschützstand. Es ist kalt. Eiskalt. Stalingrad, Winter 1943. Der Mann ist kein Russe. Er ist weit weg von seiner Heimat. Eine Granate ist dicht neben ihm explodiert. Stahlsplitter haben ihn getroffen. Einer direkt hinter dem linken Ohr in den Kopf. Der Mann wird dafür das Verwundetenabzeichen erhalten. Man stillt das Blut, verbindet seinen Kopf, trägt ihn hinter die Gefechtslinien. Ein Sanitätspanzer mit rotem Kreuz bringt ihn aus dem Kessel. Einer der letzten Transporte der 6. Deutschen Armee, die Stalingrad verlassen. Der Mann hat überlebt. Der Mann ist mein Vater. Wie viele Nächte sind vergangen? Marcello und Nilsson kommen um 8. Waschen. Die Haare, den ganzen Körper. Alles im Liegen. Alles im Bett. Hindrehen, herdrehen, die nassen Laken unter mir wegziehen, wechseln. Geborgen. Ich fühle mich geborgen. Berührung, Kontakt, Dasein. Samstag. Ralf sitzt in meinem Bett. Zweimal am Tag, Tommy jeden Tag 10 Stunden. Alle Ärzte, die mich behandeln, kommen 1 bis 2 Mal am Tag. Irgendetwas stimmt nicht mit deinen Nieren. Früher Nachmittag. Eduardo, der Nierenspezialist, erscheint mit einem fahrbaren Ultraschallgerät. Nicht mehr lange bis zum Qualifying in Interlagos. Sie sprechen über Rubinho. Sie hoffen, er macht Schumacher platt. Tommy schaltet den Fernseher über dem Bett ein. Er will das Qualifying sehen. Wenn ich das hier überlebe, will ich nie mehr Fernsehen. Tommy dreht den Ton weg. Augen zu. Rote Ferraris, gelbe Jordans, silbergraue McLarens gleiten lautlos durch meine Kammer. Bewegen die Welt, aus der ich gefallen bin. Eduardo, der Nierenspezialist, Tommy und Ralf. Nicht dauernd auf dem Rücken liegen, setz dich auf. So kannst du besser atmen. Die Sauerstoffwerte im Blut nehmen ab. Das Kontrollgerät schlägt Alarm. Immer öfter. Folge der Bewegungslosigkeit. Eduardo sagt, meine Nieren arbeiten nicht mehr richtig. Wenn es nicht besser wird, schalten sie die Nieren ab, waschen das Blut und warten, dass sich die Nieren erholen. Sitzen ist anstrengend. Nach 15 Minuten muss ich zurück in die Horizontale. Versuch's in dem Sessel. Schaffst du's? Ein Thron. Ich lasse mich draufhieven. Nach ein paar Minuten Schwindel, Schmerzen. Mist. Ich werde schwächer. Alles aus dem Gleichgewicht. Diesmal schaffe ich 40 Minuten. Wieder ein Sieg. Die Beine zu tief. 40 Minuten sitzen. Erschöpft zurück aufs Bett. Der Po zu hoch. Falten im Laken wie harte Felsen. Bohren sich in meinen Rücken. Der Rücken zu schräg. Position wechseln, Tuch gerade ziehen. Ist hier die Falte weg, kommt da die nächste. Auf die Seite drehen. Nein. Die Schmerzen nehmen zu. Alles wieder zurück. Dazu die Angst, mir die Magensonde rauszureißen. Ich will raus, weg, raus aus dem Bett, raus aus meiner Haut. Sonntagnachmittag. Formel 1 in Interlagos. Tommy sitzt am Bett. Der Fernseher läuft. Barrichellos Ferrari verreckt. Ein Arzt schiebt ein computergesteuertes Ultraschallgerät in die Kabine. Mein Herz. Ich kann es sehen. Rechts von mir auf einem großen Bildschirm. Groß. Schlägt kräftig und regelmäßig. Die Die Kammern füllen sich mit Blut, entleeren sich, füllen sich, entleeren sich. Übertragung aus meiner Körpermitte. Unheimlich. Und beruhigend zugleich. Bildschirm links. Bildschirm rechts. Meine Herzklappen. Links. Schumacher. Rechts. Mein Motor. Links. Rot, gelb, silber, grau. Rechts. Schwarz-weiß. Geschosse. Rechts. Ich schaue mir beim Leben zu. 30 Minuten später. Das Rennen ist vorbei. Mein Herz schlägt immer noch. Keine Scham mehr. Mein Körper ist versehrt. Nichts mehr, was ich verstecken muss. Mein Zustand in meinem zerstörten Körper ausgestellt, das bin jetzt ich. Nichts mehr. Verkabelte Nacktheit. Egal. Intimität zwischen mir und den Pflegern, banal normal. Ich heule. Ich schreie. Mache mir in die Schlafanzughose, pinkle neben die Urinflasche, lass mir den Hintern abputzen. Wenn sich irgendwann die Scham zurückmeldet, ich wieder etwas zu verstecken habe, werde ich gesund. Der Junge ist 18. Er hat seine Rollschuhe verliehen. Er bekommt sie kaputt zurück. Der Krieg ist jung. Noch siegt man. Der Vater des jungen Mannes, erster Weltkriegsveteran und Überlebender der Schlacht von Verdun, will ihn bestrafen. Er zwingt seinen Sohn, sich freiwillig zum Militär zu melden. Der Junge meldet sich zur Luftwaffe. Er wird genommen. Ein halbes Jahr später trifft die MG-Salve eines britischen Jägers das Flugzeug meines Onkels. Er stürzt ab, katapultiert sich noch rechtzeitig zusammen mit seinen Kameraden aus der trudelnden Maschine. Alle werden gerettet. Nur sein Fallschirm öffnet sich nicht. Seine Schwester hat ihn geliebt. 3 Jahre später fällt eine amerikanische Bombe auf das Haus der Familie. Der Vater und seine 2 Töchter überleben im Keller. Sie verlassen die Stadt und ziehen nach Osten. Meine Mutter, ihre Schwester und mein Großvater. Dunkelheit. Die Gespenster der Nacht lauern schon. Noch sind Paolo und Halina hier. 2 Freunde aus Rio. Man muss Geduld haben, wenn man mit Paolo redet. Aber es ist auch beruhigend. Paolo, in hellem Leinenanzug, Baumwollhemd und weißem Panama-Hut, steht an meinem Bett, schaut mich an und schweigt. Schaut durch mich hindurch. Halina, seine zigarrenrauchende Frau, streicht mir entlang der Augenbrauen über die Stirn. Unerwartete Zärtlichkeit. Der Kampf mit meinem Körper, Der Kampf meines Körpers mit mir macht hart. Verbissen. Seit fast 10 Tagen kann ich nicht schlafen, deshalb. Kein wohliger, entspannter Schlaf. Kein Fallen lassen. Es könnte der Tod sein. Halina geht. Paolo bleibt. Warum sagt er nichts? Macht mich nervös. Ich will allein sein, Paolo. Er ist verletzt. Es tut mir nicht leid. Ich kann nicht mehr. Paolo ist weg. Halina ist weg. Tommy ist weg. Die Nacht ist da. Die schlimmste meines Lebens. Ich will los von den Schläuchen, von den Kabeln, von dem Bett, von dem verfluchten Bett. Ich schwitze, friere, schwitze, friere, schwitze, friere, schwitze, friere. Schwester, eine Spritze. Wir müssen noch 2 Stunden warten. Es müssen mindestens 4 Stunden zwischen den einzelnen Dosen vergehen. Sie nimmt mich in den Arm, streichelt zärtlich mein Gesicht. Wie lange halte ich das noch durch? Natürlich schaffst du das. Ja. Natürlich. Ja. Ich werde es schaffen. Versuch zu schlafen. Ja. Schlafen. Sie legt mir eine kleine, blaue, bittere Pille unter die Zunge. Sie soll mich in den Schlaf schicken. Seit 5 Tagen nichts getrunken, darf nichts trinken. Nicht so lange diese braune Flüssigkeit aus dem Loch in meiner Magenwand in die Plastikflasche statt in meinen Darm fließt. Mein Mund ist trocken. Alle 5 bis 10 Minuten spülen mit Wasser. Ausspucken in einem Plastikbecher. Geht jetzt nicht mehr. Mit der bitteren blauen Pille unter der klebrigen Zunge. Die Mundhöhle fühlt sich eklig an. Ich warte. Liege auf dem Rücken. Warte auf den Schlaf. Er kommt. Schleicht mit schweren Gewichten die Füße hoch. Er kommt. Erreicht die Waden. Kriecht ins Becken. Er kommt. Versucht, über den aufgeblähten Bauch in die Brust zu kommen. Etwas wehrt sich. Je näher er kommt, wehrt sich etwas. Mein inneres Tier kämpft gegen ihn an. Er gibt sich als Freund aus und bringt vielleicht doch den Tod. Ich falle. Ich werde in die Tiefe geschleudert. Ich hänge an einem Gummiband. Es strafft sich. Je länger und tiefer ich stürze. Ich falle. Dunkelheit um mich. Schmerzen lösen sich ab wie Schalen einer Zwiebel. Ich löse mich auf. Das Gummiband jetzt zum Äußersten gespannt. Wenn es reißt, bin ich weg. Wer weiß wo. Es reißt nicht. Sitzen, ganz gerade. 4 Uhr. Der Pfleger bringt eine Sauerstoffmaske. Scheißding. Besser. Den Rest der Nacht bleibe ich sitzen. dies ist meine letzte Nacht auf der Intensivstation. Morgen verlasse ich dieses Terrorbett. Erwarte sitzend mit einem Schlauch vor dem Mund den nächsten Tag. Ich verspreche. Ich bin 18. Ich sehe sehr jung aus. Kaum Haare unter den Achseln, kaum Schamhaare, kein Bart, bin blass, dünn, nicht groß. Die Mädchen mögen mich, aber sie nehmen mich nicht ernst. In der Schule nennen sie mich Mini. Mutter zeigt mir oft Bilder ihres Bruders in seiner Fliegeruniform. Ich bin ihm ähnlich. Das weiche Gesicht, freundlich. Was verträumt. Ich will verweigern. Ich verspreche. Vater erzählt Geschichten über die Artillerie. Seine Artillerie. Fordert uns abends zum Bettenbauen auf. Bereitet Sonntagsspaziergänge mit Kompass und Planquadratkarte vor. Ich habe lange Haare, höre die Purple Genesis Wishbone Ash. Träume von Reisen in ferne Länder. Von einer Karriere als Rockstar. Ich werde verweigern. Mutter wird hysterisch, wie schon oft. Zum Beispiel, als sie mit einer Papierschere hinter mir herjagte, mir die Hälfte der Haare an der Kopfhaut abschnitt. In Liebe und Treue. Du musst ein Mann werden, nicht dieses Hemd, das du bist. Und das geht nur beim Militär. Verweigern kommt nicht in Frage. Vater versucht zu vermitteln. Er stellt mir einen Platz bei der Artilleriekompanie in der Kaserne neben unserem Haus in Aussicht. Er hat schon mit dem Kommandeur gesprochen. Dazu muss ich mich verpflichten für 3 Jahre. Ich stelle den Antrag. Zum Führer und unserer Fahne. Bei der Musterung falle ich durch. Untauglich. Stufe 5, Montagmorgen. Kurz vor 6. Ich bleibe nicht hier. Schnelle tropische Dämmerung. Ich muss hier raus. Schichtwechsel. Morgenrituale, Blutabnahme, Röntgen, Waschen. Ich bleibe nicht hier, ich muss hier raus. Mein Arzt wird gegen 9 Uhr kommen. Ich bleibe nicht hier. Kurz vor 8. Ich muss hier raus. Antonio Carlos kommt, um mich zu waschen. Ich bleibe nicht hier. Ein blasser, ruhiger, traurig aussehender Pfleger. Hier. Raus. Langsam, vorsichtig beginnt Antonio Carlos mit dem Waschritual. Gleitet mit dem Waschlappen über mein Gesicht, meinen Bauch, meinen Rücken. Scheiße, warum machst du nicht schneller? Pack doch zu, pack doch richtig zu. Los, Mann! Okay. Du bist ein Idiot, glotz nicht so dämlich traurig aus deiner Wäsche. Antonio Carlos verabschiedet sich lächelnd. Ich bleibe nicht hier, ich muss hier raus. Kurz vor 9. Eigentlich ist es noch zu früh. Ralf sitzt an meinem Bett. Aber es ist wohl das Beste, dich aus der Intensivstation rauszuholen. Aber mit etwa 14 weiteren Tagen im Krankenhaus musst du rechnen. Hoffentlich findet ihr ein Zimmer für mich. Heute noch. Bevor die Nacht kommt. Darf ich dir vorstellen? Andrea, Angelika, Julia und Vaudenisi. Bist du mit den 4 einverstanden? Einverstanden? Sie werden dich die nächsten Tage und Nächte betreuen. Rund um die Uhr. Dafür darfst du raus aus der Intensivstation. Wunderbar. Wir haben ein Zimmer für dich. 114. Stunden zwischen Bett und Stuhl. Ich beobachte die kaffeebraune Flüssigkeit, die aus meinem Magen in die Plastikflasche läuft. Wird es weniger? Wann springt das Verdauungssystem endlich wieder an? 10 Tage nichts gegessen. Wann wird der Körper wieder arbeiten? Ich sitze auf meinem Stuhl. Plötzlich. Ich muss aufs Klo. Der Pfleger muss kommen, schnell. Sonst verpasse ich diese Chance. Er kommt mit der Bettpfanne. Seltsamer Thron. Scham kriecht ins Zimmer. Es stinkt. Fäulnis und Zersetzung. Ich bin nicht steril, bestehe nicht aus Halbleitern. Bin Blut, Knochen, Fett, Muskeln, Nerven. Produziere Abfall, um zu leben, biologische Verfallsprodukte. Ein Mensch, ich stinke. Ich lebe. Antonio Carlos öffnet das Fenster. Zum ersten Mal. Ungefiltertes Licht. Samtweiche, warme, tropische Luft streicht über mein Gesicht. Die Welt draußen ist schön. Sie muss es sein. Mutter und Vater haben wieder gestritten. Sie haben geschrien, sich getreten, mit Gegenständen geworfen. Männer sind gefühllose Monster, Panzer. Sie hat sich im Wohnzimmer eingeschlossen, hört Musik. Die Decke bebt. 1 Uhr nachts. Ich habe meine Zimmertür abgeschlossen, will nicht, dass sie sich wieder zu mir ins Bett legt. Ich bin 13 Jahre alt. Gegen 2 höre ich draußen Geschrei. Mutter rennt im Nachthemd auf der Straße auf und ab und heult. Wir schaffen sie ins Haus. In dieser Nacht träume ich von ihr. Sie hat ein großes Messer, will mich umbringen. 1 Woche später wird sie wieder eingeliefert. Schizophrene Psychose. Das Krankenhaus hat mein Vater, der Ingenieur, mitgeplant. Die farbigen Bänder auf der ganzen Station sorgen dafür, dass die Kranken sich nicht verlaufen. Das war seine Idee. Sie schieben mich im Rollstuhl vorsichtig aus meinem Bunker. Tommy ist dabei. Letzter Blick auf mein Bett. Vorbei an einem großen, offenen Fenster. Überwältigendes Grün, strahlendes Blau brechen in den Flur. Anhalten, bitte, ein paar Sekunden. Der Mojo da Gavia, die Rocinha, die größte Favela Rios. Darüber tiefblauer Himmel. Nie etwas Schöneres gesehen. Der Weg zurück ins Leben. Im Fahrstuhl ein großer Spiegel. Ich wage einen Blick. Dunkle Augenhöhlen. Eingefallene Wangen, Bartstoppeln, fremder, starrer Blick. Ein alter Mann. Ein Wrack im Rollstuhl. Das bin ich. Zimmer 114. Die letzten Stunden des ersten Tages. Tommy bezieht die Couch neben meinem Bett. Er bleibt diese Nacht bei mir, zusammen mit Vaudinisi. Wieder Nacht. Und wieder die Gespenster auf dem Vormarsch. Du legst dich jetzt auf die Seite. In deine normale Schlafposition. Ich kann nicht. Es tut so weh. Und die Sonne. Unsinn. Du legst dich jetzt auf die Seite und du schläfst. Sofort. Ich drehe mich auf die linke Seite. Suche eine erträgliche Position. Nach ein paar Minuten lassen die Schmerzen nach. Ich rutsche langsam in den Schlaf. Endlich. Für ungefähr 10 Minuten. Ein Albtraum reißt mich zurück. Ein Zimmer ohne Möbel, Ich stehe angelehnt an einer Wand. Ein paar Meter weiter weg zwei alte Freunde. Ins Gespräch vertieft. Mir wird schwindlig. Immer schwächer. Ich sinke in die Hocke. Rufe nach den Freunden, sie reagieren nicht. Ich kämpfe um ihre Aufmerksamkeit. Keine Reaktion. Ich rutsche an der Wand herab. Meine Stimme wird immer leiser, zerfällt, löse mich im Boden auf. Rufe ein letztes Mal verzweifelt ihre Namen. Sie gehen. Verlassen ohne Reaktion den Raum. Ich erwache in stummem Schrei. Schlaf ist Vernichtung. Schlaf ist Tod. Das Gefühl völliger Auslöschung. Die nächsten Stunden werde ich mich bewachen. Und Vaudenisi, die neben mir wegdämmert. Ich krieche ganz langsam durch einen mit spitzen Nadeln gespickten Tunnel. Ein Neunjähriger klettert mit Freunden durch die Äste einer Kastanie. Gerade ist er vom untersten Ast wieder auf den Boden gesprungen. Ein Mann schießt aus dem Gebüsch, packt ihn am Hals, drückt zu. Der Junge schreit. Seine Freunde springen aus dem Baum und rennen weg. Er ist allein mit dem Fremden. Mit letzter Kraft befreit er sich und flieht. Zu Hause wartet seine Mutter. Dicke, dunkle Striemen hat er am Hals. Und sie? Sie brüllt mich an und schlägt mich. Durst. Ungeheurer Durst. Darf nichts trinken, immer noch nicht. Nur den Mund befeuchten. Jeder Tropfen, der auf dem Laken landet, bringt mich durcheinander. Macht mich wütend. Das Wasser wird in eisgekühlten Mineralwasserflaschen aus Plastik gebracht. Auf dem Etikett ein tiefblauer, sich windender Fluss unter rötlicher Sonne. Winzig, das Bildchen auf Plastik gedruckt. Für mich wie ein Altar. Ein riesiges Triptychon. Ich höre den Fluss, spüre köstlich kaltes Wasser meine Kehle hinabrinnen. Sehe die Sonne. Die zweite Nacht auf 114. Angelika ist bei mir. Die Nieren fangen an zu arbeiten. Alle 20 Minuten zur Toilette. Mit Infusionsbaum und Krankenschwester. 6 Liter am Tag. All das Wasser, das sich in mir angesammelt hat, muss wieder raus. Obwohl ich nichts gegessen habe, bin ich 6 Kilo schwerer als vor 2 Wochen. Alles Wasser. Licht am Ende des Tunnels. Ich rufe meine Schwester an. Wir hatten nie ein gutes Verhältnis. Meinen Vater will ich auf keinen Fall sprechen. Ich habe Angst vor seiner Sprachlosigkeit. Mit ihr kann ich plötzlich reden. Ganz unerwartet. Sie hört zu. Macht mir Mut, unaufgeregt, klar, erzählt von sich. Der Knoten ist geplatzt. Das hier ist der Anfang. Die dritte Nacht auf 114. Immer öfter und länger kann ich schlafen. Wirklichkeit und Traum verschwimmen in immer schnellerem Wechsel. Das Haus meines Vaters. Eine mit schweren alten Möbeln, vollgestellte Villa. Überall an den Wänden. Ausgestopfte Köpfe toter Tiere. Jagdtrophäen. Das Klavier im Hauptraum sieht seltsam aus. Sein Deckel ist geöffnet. Es gibt keine Tasten. Ein Klaviergerippe. Ohne Seele. Ich muss mir die Zähne putzen. Ich gehe ins Bad. Schaue in den Spiegel. Mein Gesicht verklebt mit einer dicken Schicht von stinkendem, gelblich-weichem Käse. Nur mein rechtes Auge ist noch frei. Mein Mund ausgefüllt mit ekelhafter Masse. Geschmack von schimmelnd käsiger Fäulnis. Die Magensonde macht Probleme. Seit Tagen muss ich ständig aufstoßen. Der Magen zieht sich dann ein Stück zusammen und dehnt sich wieder. 1 bis 2 Zentimeter saugt sich die Sonde in mich hinein. Dann stößt der Magen sie wieder aus. Dabei tritt immer etwas Magensäure aus. Der Eingang hat sich entzündet. Aber die kaffeebraune Flüssigkeit fließt nicht mehr. Stattdessen wird jetzt über dieselbe Sonde Nahrungsbrei in den Magen gepumpt. Wenn er das verträgt, kann ich bald essen. Und dann wird man mir auch die Sonde ziehen. Ein Löffel Fleischsuppe? 3 Tage später. Die erste feste Nahrung. Testweise. Mehr als 2 Wochen habe ich darauf gewartet. Und noch ein Löffel Fleischsuppe. Ein Löffel braunes, heißes Wasser. Das ist alles. 4 Stunden warten. Dann nochmal 2 bis 3 Löffel. Wieder warten. Dann ein Löffelchen Brei. Und jetzt ein Löffel Brei. Ich muss essen lernen. Nichts mehr im Leben ist selbstverständlich. Dein Körper bestimmt das Tempo. Aber den Willen brauchst du. Ab und zu aufstehen. Ein paar Meter zum Klo. Im Zimmer auf und ab. Schwindelanfälle. Beine wie Gummistangen. Manchmal sogar raus auf den Korridor. Immer wieder vorbei an 2 Schrifttafeln. Das Glaubensbekenntnis des Krankenhauses. Sing in the shower. Treat everyone you meet like you want to be treated. Watch a sunrise at least once a year. Leave the toilet seat in the down position. Never refuse homemade brownies. Strive for excellence, not perfection. Plant a tree on your birthday. Learn 3 clean jokes. Return borrowed vehicles with a gas tank full. Leave everything a little better than you found it. Keep it simple. Think big thoughts, but relish small pleasures. Be forgiving of yourself and others. Wear polished shoes. Look people in the eye. Stop blaming others. Feed a stranger's expired parking meter. Don't expect life to be fair. Drink champagne for no reason at all. And I have learned that most of the things I worry about never happen. I have learned that you can't hide a piece of broccoli in a glass of milk. I've learned that if there were no problems, there would be no opportunities. I've learned that if you smile at people, they will almost always smile back. Der Knoten ist geplatzt. Ich betaste meinen Bauch. Den mit Metallklammern geflickten Riss in meiner Mitte. Meinen Kaiserschnitt, aus dem ich mir entkommen bin. Werde ruhig. Zufrieden. Es geht mir gut. Seltsam. Jetzt könnte ich gehen, mich von dieser Welt einfach verabschieden. Ohne Angst. Ohne Schmerzen, ohne Reue, ohne das Gefühl, etwas zu verpassen. Einfach gehen. Wohin? Egal, der Tag der Entlassung ist nah. Ich kann wieder essen. Langsam. Mühsam. Die Paunüle wird gezogen. Meine Arme sind wieder frei. Ohne künstlichen Zufluss. Nach 3 Wochen. Jetzt die Magensonde. Steckt nur noch zur Vorsicht im Magen. Ein kleiner Luftballon. Tief in deinem Magen, am Ende des Schlauchs. Ein Luftballon? Ja, er verhindert, dass die Sonde rausrutscht. Eine deutsche Erfindung. Warum hast du mir das nicht früher gesagt? Ständig diese Angst, mir den Schlauch aus dem Magen zu reißen. Der Schlauch ist raus. Das 2 Zentimeter große Loch in der Bauchdecke schließt sich sofort. Ich bin frei. Von allen äußeren Versorgungseinheiten frei. Und autonom. Ein selbstständig funktionierendes, menschliches System. Ivan zwickt noch die Krampen durch, die Metallklammern, die mich zusammengehalten haben. Der Knoten ist geplatzt. Morgen werde ich entlassen. Vorher will ich noch die Intensivstation besuchen. Nur noch ein paar Meter. Plötzlich fehlt mir der Mut. Herzliche Begrüßung. Alle freuen sich, dass ich sie besuche, dass es mir besser geht. Die Station ist voll. Einige Patienten sind nicht bei Bewusstsein. Ein jüngerer, großer Mann liegt im Koma, vielleicht ein Unfallopfer. Er trägt eine Halskrause, eine Sauerstoffmaske. Wird gerade von Newson und Marcello gewaschen. Marcello scheint gut gelaunt wie immer, lächelt mir freundlich zu, dreht den schweren Mann auf die Seite. Eine ältere Frau blickt mich mit traurigen Augen an. Meine Augen. Vor wenigen Tagen noch, aus dem Spiegel. Nichts schreckt mich mehr hier. All das ist normal. Meine Sachen sind gepackt. Ich warte auf das Taxi. Der Abschied. Alle sind da. Die Psychologin, der ich meine Familiengeschichte erzählt habe, die Ernährungsärzte, die mir wieder beibrachten zu essen, die Physiotherapeuten, die mir halfen, das Atmen nicht zu vergessen, die Stationsschwestern, die die Verbände wechselten, sogar die Putzfrauen. Alle sind da. Ich bin froh. Nachdenklich und dankbar. Gerührt über Zuneigung, Wärme und Herzlichkeit. Im Taxi auf der Fahrt zu Paolo. All das Grün, all die wahnsinnigen Farben, die Autos. Die vielen Menschen, wie sie durch die Gegend rasen, als hätten sie ein Ziel. Nur eines nicht, Zeit. Ich höre Natur, Großstadt. Ich spüre den Fahrtwind, es ist wunderbar. Und doch zu viel. Noch bin ich fremd. wieder mittendrin. Und doch exterritorial. Was ist passiert? Der Knoten von Andreas Weiser. Es sprachen Jens Wawrzeczek, Gerion Nussbaum, Mark Weigel, Florian von Manteuffel, Angelika Fornell und Caroline Rapp. Technische Realisation Rudolf Stückrath und Werner Jäger. Musik Andreas Weiser. Kontrabass Detlef Bayer. Regieassistenz Viviane Koppelmann. Regie Norbert Schäffer. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2002 mit dem Hessischen Rundfunk und dem Sender Freies Berlin.